أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Die Duas für das Gedenken Allahs am Morgen und am Abend. Die folgende Dua wird am Abend verlesen. Ich werde sie euch einmal vorlesen. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, das er erschaffen hat. Wer dies dreimal am Abend sagt, den kann die Dunkelheit dieser Nacht keinen Schaden zufügen. Das wird berichtet von Ahmed, An-Nasa'i und noch anderen Überlieferern. Diese Dua wird dreimal verlesen. Damit kommen wir zum Ende. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.